Ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Letzte Woche, für diejenigen, die nicht dabei gewesen sind, haben wir darüber gesprochen, dass das ist nur eine von den verschiedenen Gruppen innerhalb von Islam gibt, die den richtigen Weg haben. Und dass auch nur eine Gruppe von all diesen islamischen Sekten ins Paradies kommt und alle anderen 72 Sekten ins Höllenfeuer. Und dann haben wir darüber gesprochen, wer diese Gruppe ist. Ich möchte heute kurz daran ansetzen und danach fortsetzen mit den Eigenschaften und den Zeichen von dieser Gruppe, die sie von den anderen Gruppen unterscheidet. Erstmal müssen wir wissen, für die Leute, die es noch nicht wissen, dass diese Umma, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sich in 73 Gruppen spaltet. Und dass nur eine Gruppe von der Gruppe ist, die in Jannah geht. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, meine Umma wird sich spalten in 73 Gruppen, kullaha fin nar, illa wahida. Alle sind im Höllenfeuer, außer eine. Dann hat man ihn gefragt, welche Gruppe ist das? Welche Sekte, welche Jama'a ist das? Dann hat er gesagt, ma'ana alayhi yawm wa ashabi. Diejenigen, die auf das sind, worauf ich bin und meine Sahaba. Und dann muss man wissen, dass diese Gruppe verschiedene Namen hat. Und diese Namen kommen aus dem Koran und aus der Sunna. Ein Name, der als erster erfunden wurde für diese Gruppe, wurde Ahlus Sunna wal Jama'a. Und warum Ahlus Sunna wal Jama'a? Die Leute von der Sunna, weil sie sich an die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehalten haben und an die Sunna der Sahaba. Warum Jama'a? Weil sie sich aufgrund dessen geeinigt haben. Auf der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf die Sunna der Sahaba. Dann wissen wir, dass es noch andere Begriffe gibt, außer Ahlus Sunna wal Jama'a. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie benutzt hat. Er hat gesagt, Al-Ta'ifa Mansura, die siegreiche Gruppe, und Al-Firkatun Najia, die errettete Gruppe. Auch ist der Begriff Al-Salafiyun oder Al-Salafis ein richtiger Begriff für diese Gruppe. Warum? Weil Al-Salafiyun und Salafi bedeutet nichts anderes als diejenigen, die sich den Salaf zuschreiben. Und jetzt müssen wir wissen, dass die Ahlus Sunna, und wir wissen jetzt, dass es mehrere Begriffe gibt dafür, dass sie die Leute sind, die auf dem Hadith sind. Die Ahlul Hadith. Am besten kommt ihr hier vorne hin. Und Ahlul Hadith sind die Leute, die nach den Hadith folgen, die den Hadith, die authentischen Hadithe suchen. Und wenn sie sie gesucht haben und gefunden haben, sind sie auf diesen authentischen Hadithen und folgen diesen Hadithen. Und deswegen nennt man sie auch Ahlul Hadith. Und die Ahlul Hadith sind auf dem Weg der Gefährten, der Sahaba. Und dieser Weg ist der einzige Weg, der zum Erfolg führt, und ist der einzige Weg, der zu Jannah führt. Und es ist kein anderer Weg als der Weg der Ahlul Hadith. Das ist auch ein Begriff von diesen allen verschiedenen Begriffen. Denn der Weg der Ahlul Hadith ist der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil Hadith ist nur das, was authentisch von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Hadith. Und das ist der Weg des Propheten. Und die Gefährten, die da drauf sind, sind von diesem gleichen Weg. Weil sie haben nichts anderes gemacht, als die Nachrichten von dem Propheten bekommen, sallallahu alaihi wasallam, und sind auf diesen Weg gegangen. Sie haben keinen neuen Weg erfunden. Wer waren die ersten Ahlul Hadith dann? Es waren die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Mohammed hat gesagt, Erfolg für den, der das, was er von mir hört, an andere weitergibt, so wie er es von mir gehört hat. Das heißt, die Sahaba haben etwas gehört von unserem Propheten Mohammed. Und jetzt ist ganz wichtig, haben es so weitergegeben, wie sie es von ihm gehört haben. Und nicht haben es so weitergegeben, wie sie meinen oder vermuten oder haben etwas dazu gemischt und haben es dann weitergegeben. Und die Leute des Hadith, die Ahlul Hadith und die Leute, die den Salaf folgen, sind ein und dieselben Leute. Warum? Weil die Leute, die den Hadith folgen, folgen wen? Folgen den Salaf, folgen den Sahaba. Und die Sahaba, der Weg der Sahaba, haben wir gerade gesehen, ist nichts anderes als das, was sie vom Propheten Muhammad gehört haben und gesehen haben. Und was er, wenn er in Anwesenheit von ihnen war und sie haben etwas gemacht und er hat das stillschweigend akzeptiert, dann gehört das zu der Sunna. Und dieser Weg ist ein einziger Weg. Das haben auch viele Muslime nicht verstanden. Das ist nicht, so wie die Leute sagen, es führen viele Wege nach Rom. Das ist nicht der richtige Maßstab bei uns. Bei uns ist der richtige Maßstab, dass nur ein Weg der richtige Weg ist und dass nur ein Weg zu Jannah führt und dass nur ein Weg der richtige ist, der im Einklang mit dem Weg des Propheten und der Sahaba ist. Der Weg der Ahlul Hadith und der Weg der Salafis ist der gleiche. Warum? Viele versuchen dann einen Unterschied zu machen. Nennen sich Ahlul Hadith, aber nennen sich nicht Salafis. Das heißt, sie haben nicht verstanden, was Ahlul Hadith wirklich heißt. Denn Ahlul Hadith, wissen wir, dass das heißt, dass wir an den Hadith festhalten. Dass wir nach den authentischen Hadithen suchen, daran festhalten und danach folgen. Und die Salafis, was machen denn die Salafis? Wenn nicht die Salafis, die authentischen Hadithe suchen und wenn sie finden, danach festhalten mit ihren Backenzähnen, wer dann? Und wir haben auch gelernt, dass Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah, Salafis, Firqatun Najiyah, Taif al-Mansura, dass all diese Begriffe auf das Gleiche hindeuten. Nämlich auf die Gruppe, die daran festhält, worauf der Prophet Muhammad war und die Sahaba. Und wenn sich einer diesen Weg zwar zuschreibt mit seiner Zunge, aber auf etwas anderem ist mit seinen Taten oder mit seinen Ansichten, dann hat er entweder gelogen, weil er sich diesen Weg zwar zuschreibt, aber auf einen anderen Weg ist, als den Weg der Salaf, beziehungsweise zum Beispiel in Aqidah oder Manhaj oder Akhlaq oder Fiqh oder in anderen Sachen, Usul-Sachen, oder er ist nicht wahrhaftig gewesen in seiner Aussage. Wenn er sagt, ich bin von Ahlul Hadith, ich bin von Ahlul Sunnah wal Jamaah und nicht, wir wissen auch, dass es gibt zwei Begriffe, also zwei Arten von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Einmal die eine Seite, dass die allgemeine Ahlus Sunnah wal Jamaah in der Hinsicht, dass sie nicht zu den Schia gehören. Und die anderen, die wahren Ahlus Sunnah sind, die auf den Weg des Propheten Muhammad und seiner Sahaba sind. Wenn sich einer diesen Weg zuschreibt, aber einen anderen Weg geht in Usul, in Akida oder Manhaj oder Fiqh oder wie auch immer, in Dawa, dann hat er entweder gelogen oder er war nicht wahrhaftig. Oder er hat es nicht richtig verstanden. Sie nennen sich zwar Salafi, sind aber nicht auf den Weg der Salaf. Sie nennen sich Sunni, sind aber nicht Weg auf der Sunna. Und ich habe auch letzte Woche gesagt, dass einer, der sich Sunni nennt, aber sich nicht Salafi nennt, der weiß nicht, was Sunni heißt. Der weiß nicht, was Sunna heißt. Denn einer, der sich Sunni nennt, behauptet damit, dass er auf der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. ist. Und einer, der sich Salafi nennt, auf was für einen Weg ist der? Auf dem Weg des Salaf. Darin inklusive ist der Prophet Muhammad s.a.w. drin. Das muss man auch wissen. Sie nennen sich Ahlul Hadith, befinden sich aber nicht auf die Hadithe. Der Weg der Ahlul Hadith kam, bevor die ganzen Mazahib, die Rechtsschulen kamen. Das wissen auch, da haben auch viele eine Missverständnis, eine Missdeutung in der Hinsicht. Denn der Weg der Ahlul Hadith ist keine fünfte Rechtsschule, wie manche Leute behaupten. Ja, die Salafis, die Wahhabis, die Ahlul Hadith, das ist eine fünfte Rechtsschule, die wurden neu gegründet. In Wahrheit ist das die erste Rechtsschule und die einzig richtige Rechtsschule innerhalb des Islam. Es ist nicht etwas, was neu in Erscheinung getreten ist, Ahlul Hadith. Weil wir wissen, das ist der Ursprung der Hadith. Der Weg der Ahlul Hadith und der Weg der Salaf, also der Sahaba, Dieser Weg war der erste Weg und ist und bleibt der einzige Weg. Erst danach kamen die anderen Wege und Mezheb-Rechtsschulen. Die Ehlul Hadith kamen vor dem Mezheb von Abu Hanifa. Abu Hanifa ist viel später gekommen, am Ende der ersten Generation in Erscheinung. Eigentlich wurde die Tabi, die zweite Generation, kam er als richtig in Erscheinung. Und die Rechtsschule kam viel, viel später von Imam Abu Hanifa. Wenn ich mich also etwas zuschreibe, was vor Abu Hanifa war, und Abu Hanifa ist nicht frei von Fehlern. Imam Shafi, Imam Ahmed Hanbal und Imam Malik sind nicht frei von Fehlern, weil sie sind Menschen. Aber ich schreibe mich etwas zu, was frei von Fehler ist, definitiv. Die Sahaba und der Prophet Muhammad sind frei von Fehlern als eine Gemeinsamkeit. Nicht als Individuen. Wir können nicht sagen, ich schreibe mich dem Sahabi Fudayl ibn Iyad zu. Das geht nicht. Er hat auch Fehler gemacht. Aber als Gemeinschaft, worauf sie sich geeinigt haben, auf den Grundlagen des Islams, wenn wir uns diesen zuschreiben, unser Weg ist dann frei von Fehlern. Wenn wir uns aber nur eine Person zuschreiben, wie Imam Abu Hanifa, dann kann das sein, dass wir auf Fehler sind, weil er hat nicht Zugang gehabt zu den ganzen authentischen Hadithen, weil er war auch nur ein Mensch und hatte nicht die Möglichkeiten wie wir heute. Die Ahlul Hadith kamen vor dem Mezheb von Abu Hanifa, vom Shafi, Malik und Ahmed ibn Hanbal. Als die Sahabas in den verschiedenen Ländern ausgewandert sind, welchen Mezheb haben sie dann in den Ländern etabliert, verbreitet? Welchen Mezheb? War das von Mezheb von Imam Abu Hanifa oder mit Malik oder Shafi oder Hanbal? Nein, das war der Mezheb von Ahlul Hadith. Wenn die Leute, in denen sie ausgewandert sind, sie zu verschiedenen Themen etwas gefragt haben, dann haben sie nicht gesagt, ja, im Fiqh von Imam Abu Hanifa steht das und in Usul von Imam Ahmed steht das. Nein, sie haben gesagt, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, qala Allah, qala Rasuluh, qala Sahaba, weil das ist Ilm. Das ist Ilm. Alles andere ist kein Ilm. Und sie haben auch nicht, wenn sie Fragen gestellt bekommen haben zu anderen Themen, haben sie auch nicht geantwortet im Einklang mit der neu gegründeten Ansichten, wie zum Beispiel mit den Mutezili oder den Khariji oder den Sufis oder den Shi'i. Diese Gruppen sind doch alle erst später gekommen. Wir können diese Leute etwas gesagt haben, ja, im Islam ist das so und so, wenn doch erst diese Leute, die sich diese Ideologie zugeschrieben haben, doch viel erst später gekommen sind. Das ist doch ein Widerspruch, das geht doch nicht. Wenn sie danach gefragt wurden, wie sollen sie die Hadsch machen, das Gebet und so weiter, dann antworteten sie im Einklang dieser Mezheb, also antworteten sie zum Beispiel, ja, Imam Abu Hanifa hat so gesagt, oder antworteten sie im Einklang mit dem Hadith. Ohne Zweifel im Einklang von Hadith an haben sie geantwortet. Also ist der erste und der letzte Mezheb, und der ist und der richtige bleibt, ist der von Ahlul Hadith. Wenn Isa a.s. zurückkehrt, mit welchem Mezheb wird er richten? Ich weiß, es gibt welche, die sagen, er wird mit Mezheb von Abu Hanifa richten, aber wir alle wissen, dass das lächerlich. Er wird mit dem urteilen, was im Einklang von dem Propheten Muhammad gebracht wurde. Er wird noch nicht mal ein neues Gesetz bringen. Und dieser Weg ist der Weg, das muss man auch wissen, ne? Weil nicht, wenn man das jetzt hört, dann könnte man meinen, du machst die Mezheb-Gelehrten schlecht. Sind die nicht gut? Sind die nicht richtig? Da muss man wissen, dass diese Mezheb-Gelehrte, die waren selber Ahlul Hadith. Wenn die nach etwas gefragt wurden, dann haben sie immer aufgrund ihres Wissens, was sie hatten zu diesem Zeitpunkt, so geantwortet, wo sie dachten, das ist im Einklang mit Hadith. Und die haben auch gesagt, wenn ein Hadith, also wenn meine Meinung, wenn meine Aussage im Widerspruch zum Hadith ist, alle haben das gesagt, ohne Ausnahme, dann schmeißt meine Meinung gegen die Wand und dieser Hadith ist mein Mezheb. Ja? Also deswegen können wir eigentlich sagen, wir sind bessere Hanefis bei den Türken, wir sind bessere Shafi'is bei den Nordafrikanern und Malikis, wo dieser Mezheb verbreitet sind, als diese Leute. Weil wir schreiben uns den Hadith zu und das hätte Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed ibn Hanbal und Imam Abu Hanifa auch gemacht. Und die nach ihnen kamen, waren von Ahlul Hadith. Die Leute, die sie gelehrt haben, die Schüler von diesen Mezheb-Gelehrten, die waren selber von Ahlul Hadith. Der größte Schüler von Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf, der hat drei Viertel des Mezheb von Imam Abu Hanifa geändert, nachdem er gestorben ist, weil er auf authentischere Quellen gestoßen ist als Abu Hanifa. Zu was haben all diese Gelehrten gerufen, wenn nicht zu dem Hadith? Oder haben sie zu sich selber gerufen? Haben sie gesagt, ihr müsst ein Buch schreiben, nur mit dem, was ich meine, was ich denke, wo ich sage, das ist so und das ist so, das ist, ich bin auf diesen Hadith gestoßen und das bleibt auch für immer so und dazu müsst ihr rufen? Im Gegenteil, als die Herrscher das machen wollten, haben die Gelehrten gesagt, ich möchte das nicht. Weil es kann sein, dass das, was ich sage, nicht richtig ist. So wie Imam Malik sagt, jede Aussage wird abgelehnt oder angenommen, außer von dem in diesem Grab. Und er hat auf das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Das heißt, egal wer, auch wenn er ein großer Gelehrter ist und er antwortet nicht oder er redet nicht im Einklang mit Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahaba, sondern eine Aussage, die im Widerspruch dazu war, ob willentlich oder nicht willentlich, dann haben wir die Pflicht, sobald wir da auf diesen authentischen Hadith gestoßen sind und haben gesehen, dass diese Aussage im Widerspruch ist, dann müssen wir sagen, wir folgen dir nicht in dieser Sache, weil ich bin auf einen authentischen Hadith gestoßen. Und wenn dieser Gelehrte aufrichtig ist, dann wird er sagen, Jazakallah khairan barakallahu fiek, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, ich bin auch auf diesen Hadith. All diese Generationen von Sahaba, Tabi, Atba Tabi'in und auch die Schüler von diesen Gelehrten, die ich gerade gesagt habe, die waren auf dem Weg von Ehlu Hadith. Und jetzt kommt eine Sache, wo die Leute dann sagen, ja, dann ist das doch super, wenn ich mich Hanafi nenne und Maliki und Shafi und Hanbali und ich mich diesem Messer zuschreibe, weil sie waren ja von Ehlu Hadith. Ja, die schreiben sich diesen Leuten zu. Sie sagen, ich bin Hanafi. Aber in Wahrheit verstecken sie ihre Akida, worauf sie wirklich sind. Imam Abu Hanifa oder Imam Malik oder Imam Hanbal oder Imam Shafi, hatten die eine andere Akida oder waren die in Usul, in ihren Grundlagen des Islam, auf einer anderen Grundlage als die der Sahaba? Haben die Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala geändert, haben die Tawil gemacht oder haben die Ta'til gemacht, haben die Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala abgelehnt und haben gesagt, nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist überall, haben die solche Aussagen gemacht? Die haben das nicht gemacht. Aber diese Leute, die jetzt sagen, oder die damals auch gesagt haben, ich bin Hanafi, und die Leute, die solche Leute heute sagen, ich bin Hanafi, in was für eine Akida sind die? Die Maturidi? Oder Asheri? Oder Mutezili? Das sind ja die Leute, die in den Bereich von Namen und Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irreleitung gegangen sind, indem sie entweder die Namen und Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala umgeändert haben, Tawil gemacht haben, oder abgelehnt haben, Ta'til gemacht haben, oder Tashbih gemacht haben, mit der Erschaffung verglichen haben. Aber das haben diese Gelehrten doch nicht gemacht. Die haben doch die Namen und Attribute so akzeptiert und so gelehrt, wie von Allah subhanahu wa ta'ala und von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihnen benachrichtigt wurde, ihnen offenbart wurde. Sie haben doch Iman daran gemacht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er über den Thron ist, dann haben sie nicht gesagt, ja, damit ist seine Barmherzigkeit gemeint. Sondern sie haben Iman daran gemacht, so wie es im Koran und der Sunna und von den Sahaba auch etabliert wurde. Und wenn diese Leute sich diesen Leuten zuschreiben, indem sie sagen, wir sind Hanafi, dann verstecken die sich nur. Wenn sie wirklich Hanafi wären, dann wären sie auch auf der Aqida von den Sahaba, also vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von den Sahaba und von denjenigen, die ihnen folgen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, dass er zufrieden ist mit denen, die, also mit den Muhajirun und mit den Ansar und diejenigen, die ihnen in Rechtschaffenheit folgen. Also müssen wir doch genauso glauben und die Grundlagen des Islam genauso verfolgen, wie die Sahaba, also wie die Muhajirun und die Ansar und diejenigen, die ihnen Rechtschaffenheit folgen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die beste Generation ist meine Generation, dann die Generation danach und dann die Generation danach, die drei goldenen Generationen. Und dann hat er geschwiegen. Also wir wissen, also von damals haben die ja schon angefangen, die erste Sekte, die Khariji, haben damit angefangen, gegen die Herrscher zu rebellieren. Dann kam auch die Rafida, die gegen die Sahaba gesprochen haben, Kufr, also gesagt haben, nur eine Handvoll von Sahaba sind Mu'min, die anderen sind Kafir. Dann die Murjia, die gesagt haben, die Irja gemacht haben, die gesagt haben, Iman ist nur in deinem Herzen und deinen Taten und dein Ausspruch hat mit deinem Iman nichts zu tun, es steigt und fällt nicht. All diese ganzen Sachen sind ja im Widerspruch zu dem, worauf der Prophet Muhammad war und worauf die Sahaba waren. Also kann ich mich doch nicht so solchen Gruppen zuschreiben, wo ich weiß, die sind im Widerspruch zu diesen Offenbarungen. Und wir müssen auch wissen, dass Wir müssen auch wissen, dass wir nicht nur, dass wir sagen, ja, wir sind in Aqida sind wir auf dem Weg der Salaf, aber in anderen Bereichen sind wir auf einem anderen Weg. Also wir müssen wissen, dass wir in Aqida, in Manhaj, in Fiqh, in Adab, in Mu'awalat, in Jihad, in Dawa, in all diesen ganzen Sachen, müssen wir auf den Weg der Salaf sein, auf den Weg der Salaf al-Salih, der ersten drei rechtschaffenen Generationen. Denn warum? Weil alles ist Tawqifiyya, alles ist Offenbarung. Wie wir Jihad machen, was für ein Adab wir haben müssen, in Fiqh, in Manhaj, in Aqida, in Jihad, in Dawa, all diese ganzen Sachen sind Offenbarung, also sind mit Offenbarung verbunden, sind Tawqifiyya. Das heißt, wir können nicht sagen, dazu komme ich noch gleich später, und wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns bemühen, herauszufinden, was ist der Weg der Ahlul Hadith? Dann müssen wir uns anstrengen, Amel danach zu machen. Erstmal Iman natürlich, danach Amel machen, dass wir auf diesem Weg sind, dass wir auf diesem Weg bleiben, und zwar in Akida und in allen anderen Bereichen, nicht nur in wo wir sagen, in Tauhid sind wir auf Salaf und in anderen Sachen sind wir auf anderen Weg. Und wir müssen ständig Dua machen zu Allah, dass er uns auf diesen Weg standhaft macht und auf diesen Weg sterben lässt, damit wir inshallah in Jannah kommen. Und Sheikh Al-Albani wurde gefragt, ob man Salafi in Aqida sein kann, aber in anderen Bereichen etwas anderes sein kann. Ist das in Ordnung? Also ob das geht. Und er wollte es näher erklärt haben und sie sagten, dass man in Bezug zu den Asma wa Sifat und Rububiyya und Uluhiyya, also zu der Einzigartigkeit von der Herrschaft von Allah SWT und in der Einzigartigkeit von der Göttlichkeit von Allah SWT, in der Hinsicht sind wir auf Kitab und Sunnah. Ja? Sind wir auf Kitab und Sunnah. Und die Imansäulen, der Glaube an die Engel, an die Bücher, an die Gesandten und so weiter, sind wir auf Kitab und Sunnah. Aber in Bezug auf Manhaj sind wir nicht auf Kitab und Sunnah. Wie zum Beispiel, wie wir Dawa machen. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Wir wollen Dawa machen. Das heißt, sie geben Dawa in einer anderen Art als der, wie es von Propheten, von allen Propheten und den letzten Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam speziell, und den Sahabas und denjenigen, die ihnen in Rechtschaffenheit gefolgt sind, gemacht wurde. Als Beispiel nur den Bereich Dawa. Das heißt, sie rufen nicht in der Art, wie es die Propheten, Propheten allesamt getan haben und wie die Sahaba. Wenn sie Dawa machen, dann machen sie Dawa, indem sie singen, tanzen, Nasheed, Ilahi, da machen sie Filme hier, wie der Muslim, wie heißt der, von YouTube da, der ständig diese Filme macht, Theaterstücke. Ja. Dieser eine, der immer am Drehen ist, ne? Ja. Muslim Media, genau. So, dann machen sie diese Art. Und Theaterstücke, einige gehen sogar so weit, dass sie Theaterstücke machen und sagen, du bist Musa, du bist Pharao. Und dann wollen sie auf diese Art Dawa machen und zeigen, wie das damals war. Und sie sagen, ja, warum machen wir das so? Wir machen Ijtihad. Wir überlegen uns, was ist jetzt heutzutage die richtige Art, wie wir die Leute erreichen können. Als ob Allah subhanahu wa ta'ala nicht gewusst hätte, dass sich die Zeit ändern wird. Das bedeutet, dass sie selber entscheiden, was sie machen und wie sie es machen. Was meinen sie damit? Wenn sie sagen, wir sind Salafi in Aqida und in Manhaj in was anderem. Und das war nur ein Beispiel. Wir können auch noch andere Beispiele geben in Bezug zu Leute, die sagen, die sind Salafi, also die folgen den besten Weg, nämlich den Weg der Salaf al-Salih, der ersten drei Generationen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, wir wollen eine Veränderung herbeiführen. Wir haben die Schnauze voll von Mubarak. Was machen sie? Sie handeln nicht im Einklang, wie der Prophet Muhammad das befohlen hat und wie die Sahaba waren. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt schaut, wie die Gelehrten zu derer Zeit waren, wo auch Herrscher über sie waren, die noch schlimmer waren als zum Beispiel ein Mubarak oder ein Ben Ali oder wie auch immer sie heißen, der sie an der Kaaba getötet hat, dann sehen wir, dass diese Leute nicht im Einklang mit der Sunna sind, mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch nicht im Einklang mit dem Weg der ersten drei Generationen und noch nicht mal im Einklang mit dem Weg, die danach kamen und die ihnen in Rechtschaffenheit gefolgt sind, wenn es darum ging, dass sie eine Veränderung wollten im Bereich von Regierungen oder zum Beispiel auch ganz aktuell, dass wir im Bereich von Dschihad, es gibt Leute, die wollen unbedingt Dschihad machen. Die haben Ayat und Hadith gelesen und haben die Bedeutung von Dschihad, also die Wichtigkeit von Dschihad verstanden und wollen Dschihad machen. Und die sagen, wir müssen Dschihad machen, wo sind die Gelehrten? Guck dir an, was in Afghanistan passiert, was in Irak passiert, was in den ganzen islamischen Ländern passiert, wir müssen Irak machen. Ja, Achi, weißt du die Voraussetzungen und Bedingungen von Dschihad? Du möchtest Wudu machen. Ja, mach Wudu. Ja, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht die Voraussetzungen, ich weiß nicht die Bedingungen, ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wann mein Wudu ungültig wird. Genau das gleiche ist mit Dschihad zum Beispiel. Oder mit Dawa. Oder mit, wie wir damit umzugehen haben, wenn Tyrannen über uns sind, als Herrscher, und wir eine Veränderung herbeiführen wollen. Und die meisten, also die Leute, die am meisten schreien über diese Themen, die brauchen noch nicht mal Tekfir über den Herrscher aussprechen, der über sie herrscht. Denn der Herrscher, der über sie ist, ist schon ein Kafir, weil sie in Darul Islam leben. Die brauchen noch nicht mal Tekfir aussprechen auf diese Herrscher, weil sie sind schon Kafir, von Geburt, also von Ursprung schon. Und dann machen sie einen auf Cyber-Dschihad und tippen, was das Zeug hält und wissen noch nicht mal die Voraussetzungen von Dschihad. Und gehen auch noch so weit und defamieren und verunglimpfen die Gelehrten, die dazu aufrufen, sich an der Sunna des Propheten Muhammad im Bereich von Dschihad oder Dawa oder wie auch immer, in welche Thematik, aber jetzt im Bereich zum Beispiel von Dschihad oder zum Beispiel im Bereich von Khuruj, also rebellieren gegen die Herrscher, ob in Algerien oder also ob in Ägypten oder in Tunesien, dann sagen sie, ja, der ist gekauft. Und gehen so weit und verunglimpfen diese Gelehrten. Und vergessen den Hadith des Propheten Muhammad, dass er gesagt hat, das Fleisch der Gelehrten ist Gift. Wenn du über einen Bruder redest, in Abwesenheit von ihm, dann ist es so, als ob du sein totes Fleisch gegessen hast, sagt Allah SWT im Koran. Noch schlimmer ist es bei den Gelehrten, dass du anfängst, die Gelehrten zu diffamieren und zu verunglimpfen, weil deine Emotionen, das Verständnis, was du von deinem bisschen Wissen bekommen hast, nicht im Einklang von diesen Gelehrten sind, die ihr ganze Leben für dien gegeben haben. Und das zeigt richtig, das zeigt also, dass wenn wir wirklich von der wahren Ahlus Sunna sein wollen, dann müssen wir auch schauen, was die Leute, die den Sahaba und den Tabi'in, Atba-Tabi'in gefolgt sind oder folgen, was haben sie für Urteile gegeben, sind sie im Einklang mit Kitab und Sunna, und dann folgen wir ihnen darin. Und deswegen gibt es keinen Zweifel daran, dass die Salafis die einzig wahren Ahlus Sunna sind und alle anderen haben mit dieser Bezeichnung, mit dieser Zuschreibung entweder gelogen oder sind nicht wahrhaftig genug. Man muss also mit dieser Erläuterung sieht man also, dass man in jeder Hinsicht, egal in welchem Bereich, muss man auf den Weg der Ahlul Hadith sein. Muss man auf den Weg von Ahlus Sunnah, von dem wahren Ahlus Sunnah wal Jamaah sein. Muss man auf den Weg der Salafus Salih sein. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ist einer ein Salafi, der zwar im Tawhid und so weiter auf dem Weg der Salaf ist, aber zum Beispiel, er sieht es als erlaubt an, gegen die Herrscher zu sprechen. Kann so einer ein Salafi sein? So einer kann kein Salafi sein. Kann einer ein Salafi sein, indem er sagt, ich bin in Tawhid, bin ich auf dem Weg der Salaf, aber wenn es um Dawa geht, dann habe ich meinen eigenen Weg, wie ich Dawa mache. Und höre nicht darauf, was die Offenbarungen bzw. die Aussagen der Gelehrten, die im Einklang mit Kitab und Sunna sind, was die da sind. Oder zum Beispiel, ja. Und jetzt muss man auch einen Unterschied machen, weil einer, der sich den Salaf zuschreibt, ist ein Salafi, erstmal. Und er ist auf den Usul, auf den Grundlagen, worauf diese Salaf usalich sind. Aber er macht Sünden. Derjenige ist besser als einer, der weniger Sünden hat, aber auf einer anderen Grundlage als die von der Salafus Salih. Und Imam Ahmad hat gesagt, die Gräber von Ahlu Sunnah, von Ahlu Hadith, sind mit Licht gefüllt und die Gräber von Ahlu Bidah sind mit Dunkelheit gefüllt. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir auf dem Weg sein müssen, weil wir müssen ja Ansprechpartner haben, wir müssen ja Leute haben, wenn wir zum Beispiel jetzt diese Situation in Tunesien und in Ägypten, da können wir ja nicht zu den Gräbern von den Salaf gehen, von den Sahaba gehen und sagen, was ist der Hukum über diese Aktion, die jetzt gerade da stattfindet. Das geht ja nicht. Das heißt, wir müssen zu den lebenden Gelehrten gehen, um einen Hukum zu bekommen, der auf unsere Zeit basiert. Und da muss man erstmal wissen, wer sind denn die Gelehrten von heutzutage? Wir wissen, alle sagen, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, aber die sind auch tot. Die können auch keinen Hukum mehr geben darüber. Das heißt, wo gehen wir hin? Wenn wir nicht die Gelehrten wissen, dann können wir auch nicht wissen, zu wem wir gehen können, um die zu fragen, was der richtige Hukum in dieser Hinsicht ist. Und um euch ein bisschen vertraut zu machen, für diejenigen, die sich noch nicht vertraut gemacht haben damit, wer die Gelehrten von heutzutage sind, die wirklich bekannt dafür sind, dass sie die Sunna verteidigen und dass sie die Bid'ah und die Leute, die darauf sind, also die Ahlu Bid'ah bekämpfen, das sind keine anderen als Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Ubayd al-Jabri, Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, der Mufti von Saudi-Arabien, Al-Sheikh, Sheikh Zayd al-Madkhali, Sheikh Mohammed al-Madkhali, Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Diese Gelehrten sind ohne Zweifel auf die Fundamente, auf den Grundlagen dessen, worauf die Sahaba und die Salaf al-Salih im Allgemeinen waren. Ohne Zweifel. Und wenn einer etwas anderes behauptet, von wegen mit dem Ausspruch, ja, das sind die Agenten der Saudis, das sind die Agenten der Amerikaner, die sind in der Tasche der gekaufte Gelehrte, ja, dann muss derjenige einen Beweis dafür bringen, warum das so ist. Nicht, dass er sagt, ja, was er hat gesagt, man muss den Herrscher gehorchen. Ja, das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, man muss den Herrscher gehorchen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass es werden Umara, Herrscher über euch eingesetzt werden, Mehrzahl, schon mal, Mehrzahl, also mehrere Herrscher. Sie werden nicht nach der Huda leiten, mit der Rechtleitung. Sie werden nicht nach meiner Sunna richten, mit meiner Sunna richten. Zweite schlechte Eigenschaft. Sie werden euer Reichtum nehmen. Sie werden euch foltern. Und jetzt kommt die letzte Beschreibung. Sie haben die Herzen eines Teufels in dem Körper eines Menschen. Und jetzt frage ich euch, gibt es eine schlimmere Bezeichnung für einen Menschen außer diese? Gibt es nicht. Dann haben die Sahaba gefragt, ja Rasulullah, was sollen wir machen, wenn so ein Herrscher über uns eingesetzt wird? Was hat er dann gesagt? Hat er dann gesagt, schließt euch irgendeinen an, der am lautesten Dschihad schreit und mit Kalaschnikow und mit Metalljacke sich vor der Videokamera stellt und mit Turban und sagt, wir müssen Dschihad machen, das sind Gelehrte, die sind in den Taschen der Amerikaner und wir müssen ihn anschließen und dann gehen wir raus und sagen, Dschihad, Dschihad, Dschihad, ist das der Weg? Nein, der Prophet Muhammad hat gesagt, Tasma wa tati', hören und gehorchen. Und zwar so lange, bis sie euch etwas anbefehlen, was im Widerspruch zum den Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und der Prophet Muhammad hat auch gesagt, wenn ihr einen Herrscher Ratschlag geben wollt, so nehmt ihn an der Hand und macht das innerhalb von vier Wänden, unter vier Augen. Und dann gibt es noch welche, die das machen und die danach rausgehen und sagen, ich habe den Herrscher Nasiha gegeben. Wo ist der Nasiha hin? Der Nasiha ist weg. Du hast schon öffentlich gemacht. Und dann gibt es auch welche, die auf den Minbar steigen am Freitag und die Herrscher kritisieren. Ist auch nicht im Einklang von der Sunna des Propheten und der Sahaba. Ohne Zweifel. Und das ist jetzt nochmal ein weiterer Hinweis darauf, wer die Gruppe ist, die errettete Gruppe, die siegreiche Gruppe, die auf das ist, worauf der Prophet Muhammad ist, die auf das ist, worauf die Sahaba sind, die hat diese Eigenschaften. Also diese Beschreibung hat diese Gruppe. Und in den nächsten Vorträgen, inshallah, werde ich einige aus diesen Büchern, wie zum Beispiel Usul Sunnah von Imam Ahmed im Hanbal, auf einige Eigenschaften und Zeichen von dieser Gruppe eingehen, die sie von den anderen Gruppen unterscheidet. Damit man weiß, was ist richtig, was ist falsch. Weil es gibt ein Hadith von Huzaifa ibn al-Yaman, dass er gesagt hat, alle Leute haben nach den Khair gefragt, nach den Guten gefragt, damit sie das tun können, was Khair ist. Aber ich habe nach den Schar gefragt, damit ich weiß, was ist übel, was ist schlecht, damit ich mich davon entfernen kann. Das heißt, wenn wir wissen, was sind die Eigenschaften von der erretteten Gruppe, dann können wir daran festbeißen mit unseren Backenzähnen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und wenn wir wissen, worauf die anderen Gruppen sind und was das Falsche ist, worauf sie sind, dann können wir uns davon entfernen und sind inshallah gerettet. Ja. Möchte noch einer was dazu sagen? Also eine Ergänzung? Möchtest du was sagen, Bruder? Nein? Keiner? Okay, in diesem Fall schließe ich. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا.